Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Kurz vor Fristende haben sich Bund und Länder auf einen Kompromiss in der Erbschaftssteuerreform geeinigt. Uwe Lüb. Der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses, Hamburgs erster Bürgermeister Scholz, sagte daher, es sei gut, dass doch noch der Gesetzgeber gehandelt habe. Nun gibt es Kompromisse, zum Beispiel, wie der Wert eines Unternehmens ermittelt wird, als Grundlage, um die Erbschaftssteuer zu berechnen. Oder bei der Stundungsregel kann ein Erbe die Steuer nicht zahlen, darf er sie über Jahre abstottern. Allerdings werden dafür jetzt, anders als bisher geplant, Zinsen fällig. Auf jeden Fall fällig wird Erbschaftssteuer bei großen Vermögen ab 26 Millionen Euro und zwar auch aus dem Privatvermögen. Tricksereien werden gestoppt, etwa das Verschieben von Privatvermögen in das begünstigte Betriebsvermögen. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing von der FDP zeigte sich hier im Deutschlandfunk sehr unzufrieden mit der Einigung. Was wir hier vorliegen haben, sieht ganz nach einem Einstieg in eine Vermögenssteuer aus. Erstmals muss privates Vermögen bewertet werden. Das heißt, es wird eine Verwaltung aufgebaut, die sich mit der Bewertung von Privatvermögen befasst. Damit wird die Grundlage für den Einstieg in eine Vermögenssteuer geschaffen. Und ich habe auch erhebliche Bedenken, dass wir damit eine verfassungsfeste Lösung gefunden haben. Und damit sind wir wieder genau da, wo wir waren. Es muss nur geklagt werden und dann fällt das Ganze wieder wie ein Kartenhaus zusammen. Von Rechtssicherheit und verlässlicher Planungssicherheit für Familienunternehmen kann vor diesem Hintergrund ja überhaupt nicht gesprochen werden. Im Ringen um eine Lösung im Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik kommen heute Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer zu einem Spitzengespräch zusammen. Der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Thomas Kreuzer bekräftigte in dieser Sendung noch einmal die Forderung nach einer Obergrenze. Nach Artikel 16 Grundgesetz kann niemand einen Asylanspruch in Deutschland für sich in Anspruch nehmen, der aus einem sicheren Drittland kommt. Die Menschen kommen alle aus sicheren Drittländern, Österreich, der Schweiz. Wir bräuchten überhaupt keinen aufnehmen. Wir bräuchten nur geltendes Recht vollziehen und somit ist die Obergrenze überhaupt kein Rechtsproblem. Ich schlafe nicht gut, wenn ich sehe und gesehen habe, wenn über 10.000 Menschen pro Tag unregistriert über die Grenze kommen. Dies ist keine verantwortliche Politik, die der Bevölkerung zuzumuten ist und deswegen müssen wir auf der einen Seite helfen in den Zielländern, auch beschränkt in Deutschland, aber wir dürfen nicht zulassen, dass wir massenhafte, unkontrollierte Einwanderung hier bekommen. Bei seinem Moskau-Besuch hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel im Gespräch mit Präsident Putin Russlands Verantwortung im Syrienkrieg angesprochen. Hermann Krause. Er habe klargemacht, dass man in Berlin davon ausgehe, dass die syrische Armee zumindest beteiligt an der Bombardierung des Hilfskonvois gewesen sei. Deshalb müsse Russland seinen Einfluss auf Assad geltend machen. Putin hingegen habe jegliche Verantwortung an dem Zwischenfall zurückgewiesen und erklärt, auch für ihn wäre die Suche nach Frieden in Syrien wichtig. Russland habe großes Interesse, dass der Waffenstillstand hergestellt werde. Neben den Wirtschaftsthemen ging es bei dem Gespräch auch um die Ostukraine. Möglicherweise wird es im Oktober mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko einen Gipfel in Berlin geben. Die Angriffe auf humanitäre Helfer in Syrien hat der außenpolitische Sprecher der Linken Jan van Aken ein Kriegsverbrechen genannt. Er sagte im Deutschlandfunk. Im ersten Moment war ich überzeugt, dass es ein Luftangriff war. Wenn man sich jetzt im Netz umschaut, gibt es keine wirklichen Bilder, die es belegen. Das ist im Moment reine Spekulation, wer es war. Es können auch Rebellen vom Boden gewesen sein. Deswegen brauchen wir jetzt diese UNO-Untersuchung. Im Moment geht es ja darum, dass das syrische Regime einen ganz brutalen Hungerkrieg gegen Aleppo führt. Sie wollen die Bevölkerung dort aushungern und dazu bringen, ihre Heimat zu verlassen, um irgendwann Aleppo einzunehmen. Das ist ganz zentral für die militärische Überlegenheit im Syrienkrieg. Und dieser brutale Aushungerkrieg wird natürlich durchbrochen durch solche Hilfslieferungen. Deswegen hat einerseits das syrische Regime ein Interesse daran, sowas zu bombardieren. Andererseits natürlich die Rebellen, um dann die Schuld dem syrischen Regime in die Schuhe zu schieben. Das sind ja solche kriegstaktischen Manöver, die wahnsinnig brutal sind, die die Zivilbevölkerung, die Helfer treffen. Aber in diesem Krieg ist im Moment offenbar alles erlaubt.